NDR 3 Abendstudio. Heute mit dem Radiomuseum. Wir bringen eine Sendung zum 80. Geburtstag des Rundfunkjournalisten Peter von Zahn. Sie heißt Großer Strom und kleine Schleusen und ist ein Hörbild des St. Lorenz-Stroms in Nordamerika. Peter von Zahn schrieb diese Sendung 1954. Zuvor aber eine Grußadresse für das Geburtstagskind von Klaus Harprecht. Dem jungen Schwaben, der sich vor gut 4 Jahrzehnten zum ersten Mal vor ein Mikrofon setzte, wurde es nicht leicht, sich zu einer Artikulation zu erziehen, die eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Hochdeutschen aufwies. Berührte mich darum eine Art elementarer Sympathie, wenn ich der Stimme des großen Kollegen Peter von Zahn lauschte. Das Sächsische nimmt sich, man weiß es, geradezu schwäbisch aus, wenn es Hochdeutsch klingen soll, wie umgekehrt übrigens auch. Beide Idiome kämpfen völlig vergeblich mit der unüberwindlichen Schwierigkeit, zwischen harten und weichen Konsonanten, offenen und gebrochenen Vokalen zu unterscheiden. Das Handicap vermittelte der Radiosprache Peter von Zahns den besonderen Rhythmus und die unverkennbare Farbe. Permanent auf der Flucht vor dem Dialekt seiner Heimat, der sich nicht gleichmäßiger Beliebtheit erfreut, verpasste er seinen Sätzen Akzente, die man nicht korrekt nennen konnte, doch sie hatten den Vorteil, unverwechselbar zu sein. Die Ordnung, die er dem Strom der Worte aufzuzwingen versuchte, war ein Produkt der angstvollen Atemlosigkeit, doch sie geriet ihm allemal zur reizvollsten Willkür. Das tenorale, nicht unmusikalische Timbre sorgt für eine helle Kolorierung. In der Tat, keiner sprach wie er. Darum wollten, als sein Ruhm zu glänzen begann, plötzlich alle wie er sprechen. Selbst hannoveranische Ansager, die der liebe Gott angeblich mit dem besten Deutsch begabt hatte, das im Vaterland zu hören war. Die Stimme allein war es nicht, gewiss nicht, die Peter von Zahn zu einem, wie sagt man es neuerdings eher geschwollen, zu einem Medienereignis machte. Was dann? Die feierlichsten Vokabeln drängen sich auf und sie kommen alle eine Spur zu pathetisch daher. Man könnte auf die Passion verweisen, mit der dieser Journalist sein Metier betrieb, auf sein Engagement für das Recht der Schwachen, seine ironischen Attacken gegen den Hochmut der Obrigkeiten, gleichviel wo er hauste, ob in den Quartieren der Besatzungsmächte, auf den sogenannten Kommandobrücken der Industriekapitäne oder in den bescheideneren Büros der Bonner Regenten und ihres Bürokratenheeres. Man könnte, was in deutschen Landen merkwürdig genug als Paradox empfunden wird, seine Leidenschaft für die Vernunft zitieren. Man könnte seine Bildung auf den Plan rufen, die sich in unserem Gewerbe niemals von selber verstand. Er prunkte nicht mit seiner Belesenheit. Im Albtraum wäre es ihm nicht eingefallen, den Katheterjargon der Soziologieprofessoren oder noch schlimmer, der Politologiedozenten ungefiltert auf die armen Köpfe der Zuhörer niederregnen zu lassen. Bildung, könnte er gesagt haben, beweist man, indem man nicht mit ihr angibt. Die Neigung zum Understatement, das er als eine angelsächsische Tugend übte, war ihm nicht nur durch die englische Frau zugekommen. Es gedieh, denke ich, auf dem soliden Fundament eines Selbstbewusstseins, das stets zuverlässig zu sein schien, so stark und natürlich, dass er seine Selbstironie die heitersten Blüten treiben zu lassen vermochte. In dieser schönen und seltenen Gabe teilte sich eine ernste Erfahrung mit. Die jungen Jahre im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg hatten Peter von Zahn gelehrt, aller Selbstgerechtigkeit zu misstrauen. Seine Memoiren sind, nicht nur was dies angeht, eine empfehlenswerte Lektüre. Ihrem Autor fiel es nicht ein, den Helden zu spielen. Er nahm den Begriff des Widerstandes, ein großes Wort, nicht für sich in Anspruch, obschon viele seiner Freunde den verzweifelten Versuch der Notwehr gegen den Diktator mit dem Leben büßten. Er gab sich Mühe, auch in prekärer Lage anständig zu sein. Decent, wie die Engländer und Amerikaner sagen, die mit der unverbindlichen Formel eine Gesellschafts- und Gewissensnorm von strenger Verbindlichkeit umschreiben, noch immer. Er versuchte, kein Unrecht zu tun, um es dort, wo es anging, zu mindern. Davon erzählte er ohne Aufwand. Doch der Leser versteht, hätte eine Mehrheit der Deutschen nach diesen schlichten und schweren Maximen gehandelt, wäre das Grauen nicht möglich gewesen. Nicht viele Bücher, die von jenen dunklen Jahren berichten, fanden den Ton der einfachen Wahrhaftigkeit, der Peter von Zahn gelang. Er machte sich und uns nicht das Geringste vor. So kann, dachte ich bei der Lektüre, nur einer schreiben, der frei ist. Dies ist das Wort, das ich suchte. In Peter von Zahns Reportagen, in seinen Hörbildern, seinen Kommentaren teilte sich von den ersten Nachkriegsjahren bis auf den heutigen Tag eine innere Freiheit mit, von der man behaupten könnte, sie sei der Quell seiner intellektuellen und seiner moralischen Energien. Als er im Rundfunk zu reden begann, waren die Programme noch lang der Aufsicht der Militärregierungen unterworfen. Dennoch regte sich niemals der leiseste Zweifel, dass Peter von Zahns Stimme die eines unabhängigen Geistes war. So klar und so einfach sprach nur ein freier Mann. Seine innere Freiheit sicherte ihm die Glaubwürdigkeit. Sie vermittelte, ein Phänomen, das sich nicht wiederholte, Millionen deutscher Bürger ein Bild der Wirklichkeit, das sie aufmerksam in sich aufnahmen. Peter von Zahn, das war die Stimme, die Joseph Goebbels aus dem Äther verscheuchte, die Gegenstimme zu Hans Fritzsche, dem Chefpropagandisten des Dritten Reiches, der in Nürnberg vor Gericht stand. Das war, um es neudeutsch auszudrücken, die Entsorgung der Lüge. Es war bitter, es war notwendig, dem Entsetzen ins Auge zu sehen, das wir nur langsam begriffen, dem millionenfachen Mord an den Juden, den Zigeunern, den sowjetischen und polnischen Gefangenen, dem Terror der Lager, der Torturen, der Schinderwillkür, der Schlechtereien, der Vertreibungen. Mit dieser Wahrheit und hinter dieser Wahrheit begann die Freiheit, die wir zögernd auszutasten und wahrzunehmen versuchten. Die Stunde Peter von Zahns. Als sich die Verhältnisse zu betonieren begannen, in Bonn und anderswo, auch in den Funkhäusern, setzte er sich auf die Spur der Freiheit, packte den Koffer und reiste nach Amerika. Ihn trieb eine unersättliche Neugier, die bis heute nicht welk geworden ist, das kostbarste Talent der Journalisten. Ein unstillbarer Hunger nach Wirklichkeit und nach Welt. Die Epoche des Reisens war noch nicht angebrochen und niemand wäre auf den Einfall geraten, New York als angemessenes Ziel für den Wochenendausflug des Kegelclubs zu betrachten. Zahns Berichte von draußen ließen die Deutschen ahnen, dass jenseits der Grenzen ein großes, buntes und reiches Leben darauf wartete, von ihnen entdeckt zu werden. Auch das ein Geschenk der Freiheit, die wir im Pferch der Diktatur entbehrt hatten, vielleicht das Schönste. Mit Peter von Zahn kamen uns die Stimmen der Welt ins Haus. Er wurde der Prototypus des Korrespondenten. Für das Geheimnis seines Erfolgs, wenn es denn ein Geheimnis war, bot sich eine simple Erklärung. Er dachte nicht daran, deutsche Urteile und Vorurteile nach draußen zu tragen, um sie triumphierend bestätigt zu sehen. Vielleicht half ihm das Geschick des Außenseiters, das keinem rothaarigen und sommersprossigen Knaben erspart bleibt, nicht in Sachsen, nicht in Schwaben. Diese Einsicht teilte er mir in einer lang vergangenen Stunde in drastischer Bildhaftigkeit mit. Ich würde, sagte er, ganz wie er selber, nicht graue, sondern grüne Haare durch meine alten Tage tragen. Kein Kupferdach entgehe der Oxidierung. So ist es. Klaus Habrecht gratulierte Peter von Zahn zum 80. Geburtstag. Hören Sie nun im Radiomuseum Großer Strom und kleine Schleusen. Eine Sendung von Peter von Zahn aus dem Jahr 1954. Oh Mensch, das Ding hat ja schon wieder Stemmerhoff-Wannenfehl. Ich habe alles versucht, um es hinzukriegen, Herr Kapitän. Komisch. Als wir von Hamburg ausliefen, war nichts zu merken. In Rotterdam war sie heiß und in Quebec, da, ja, da klang sie wieder sehr hübsch. Die Membrane muss wieder kaputt gegangen sein, Herr Kapitän. Ja, ach, versuchen Sie es doch noch mal. Es geht einem ja doch Mark und Pfennig jedes Mal, dass man Signale gibt. Ich gehe mal gleich ran. Aber nicht jetzt. Wir kommen gleich vor die erste Schleuse und brauchen Ihre olle Sirene. Wann soll ich es denn noch mal versuchen? Na, jedes Mal, wenn wir festmachen. Und bis zu der Schleuse, wo Ihr Mädchen wartet, müssen Sie es hingekriegt haben. Oder Sie blamieren sich. Wie viele Schleusen sind es denn bis zu... Bis das... Ich meine, bis das, wo ich die Gerda... 27 Schleusen. Na, hoffentlich hat sie mein Telegramm gekriegt. 5:02. Es ist noch fast dunkel. Die Lichter der Schiffe spiegeln sich im Wasser und schneiden Kreise und Kegel aus der Schwärze. Die Ladebäume verschwinden im Rauch und in einem dunklen Himmel. Speicher und Silos ringsum sind noch still und sehen aus wie drohende Festungen ohne Besatzung. Es riecht nach Öl, nach Tauwerk und Metall. Und nach starkem Kaffee, den der Steward auf die Brücke bringt. Vom Kapitän sieht man nur das Weiße der Mütze, vom Lotsen neben ihm nur einen dürren Schatten. Der Leib des Schiffes zittert und rückt eine Handbreit von der Kehmauer ab. Unglaublich, dass sich ein so großes Wesen so sanft absetzen kann. Schemenhafte Figuren auf der Kehmauer helfen mit den Trossen und Leinen. Der Lotse ruft ihnen was zu, das klingt wie indianisch, es ist aber französisch. Französisch, wie es vor 300 Jahren in der Normandie und in der Bretagne gesprochen wurde. Alle Lotsen auf dem St. Lorenzstrom sprechen Französisch. Der Maschinentelegraph klingelt, wir schieben uns rückwärts aus dem Hafenbecken mit einem winzigen Bums des Anstoßes um die Kehmauer am Heck eines schwedischen und eines italienischen Schiffes vorbei. Die Lichterkette der Jacques-Cartier-Brücke hängt blass vor der Dämmerung. Über dem dunklen Gedränge der Häuser von Montreal scheint wie ein Mond die Turmuhr des Rathauses. 5:20. Dahinter ein gewaltiges elektrisches Kreuz. Es steht auf dem Mont Royal, dem Königsberg, mitten im Zentrum der Stadt, erhaben über den Wolkenkratzern. Wer vom Atlantik her die 1000 Meilen Golf und Strom des heiligen Laurentius heraufgesegelt ist, sieht das Kreuz schon von Weitem. Das Ziel ist in Sicht, Ende der Reise, Montreal. Das gilt jedoch nicht für uns. Wir halten nicht auf den Strom hinaus, der jetzt in der ersten Helligkeit des Morgens zu glänzen beginnt, sondern auf den Kohlenhafen zu, auf einen kleinen Wasserturm, auf die Straßenbahn, welche die Uferstraße entlang klingelt. Auf das riesige Gestell einer Seifenreklame halten wir zu. Auf einen Winkel des Hafens, wo sichtlich die Welt mit Brettern vernagelt ist. Auf 5-stöckige alte Häuser, auf Läden mit Schiffsbedarf, auf Mauern und Stein und Eisen. Halt, das kann nicht gut gehen. Noch ein paar Augenblicke und wir rammen die größte Stadt Kanadas. Wir werden sie mit unserem scharfen Bug entzweischneiden, genau an der Straße der grauen Schwestern des Sir Grise. Da öffnet sich plötzlich eine schmale, viel zu schmale Einfahrt zwischen zwei roten Lichtern. Hallo, Office Lachine-Canal. Hallo, Office Lachine-Canal. Auguste Satori calling. Auguste Satori calling. Hallo, Office Lachine-Canal. Hallo, Office Lachine-Canal. They're asleep. Ja, die schlafen wohl noch. Gesunde Nerven bei der Sirene. Na, wir machen fest. Das Manöver festmachen beginnt. Zum ersten Mal und nicht zum letzten auf dieser Schleusenreise. Während wir in einem ganz unbekömmlichen Tempo auf die Kehmauer zugleiten, haben wir gerade noch Zeit, uns das Schiff anzusehen, welches das Kunststück vollbringen soll, sich heil zwischen den roten Lichtern durchzuquetschen. Die Auguste Satori ist ein Schiff von 1500 Tonnen. Brutto. Sie ist 78,5 Meter lang, 11,50 Meter breit und hat zurzeit 4 Meter Tiefgang. Mehr darf sie nicht haben, sonst geht sie nicht durch den Lachine-Kanal. Länger darf sie nicht sein, sonst. Sonst passt sie nicht in die Schleusen. Und wenn sie ein paar Handbreiten breiter wäre, dann würden wir die Schleusenwände abscheuern. Sie ist für die Chicago-Fahrt wie nach Mars gemacht. Man hat sie nämlich, als sie noch im Bau war, an Bug und Heck ein bisschen gekürzt. Unsere Geschwindigkeit ist etwa 12 Meilen die Stunde. Damit überqueren wir den Atlantik von Hamburg her in 10 Tagen. Auf den Kanälen fahren wir natürlich langsamer. So, jetzt machen wir fest. Moment mal. Das Geschäft des Festmachens erinnert mich entfernt an das Parken meines Wagens. Nur, dass mein Wagen nicht fast 80 Meter lang ist. Dafür hat die August Sartori, was ich auf meinem Wagen nicht habe, aber gern haben möchte, einen Galgen an Bord. Die Seeleute nennen ihn Schwingbaum. Der schwingt einen 17-jährigen Seebären an Land und dann noch einen. Die beiden bemächtigen sich einer stählernen Leine. Das Schiff ist gerade im Begriff, sich auf und davon zu machen, aber in letzter Sekunde schlingen sie die Leine um einen eisernen Knopf, den die Hafenverwaltung von Montreal in weiser Voraussicht in die Kehmauer eingelassen hat. Und, oh Wunder, das stählerne Seil hält im Verein mit einem zweiten die 1500 Tonnen da, wo der Lotse sie haben will. Das haben wir natürlich alles erst lernen müssen. Als wir das erste Mal in Lorenzfluss hinauf wollten, da haben sie uns aus dieser Schleuse vor uns zurückgejagt. Wir hatten nämlich die Spezialleine nicht. Ach, Moment mal, es geht weiter. Warten, Fied, wenn das Ihr Mädchen hört, dann kommen Sie bestimmt nicht. Ach, bis dahin werden wir es schon hinkriegen. Es ist 6 Uhr. Die Sonne steht als ein glasroter Ball eine Handbreit über einem Kohlenberg am Quai und klimmt rasch höher. Klaus, der Schiffsjunge, hisst das Schwarz-Rot-Gold der Bundesflagge, die Reedereiflagge und die kanadische Ausgabe des Union Jack. Die Leinen werden losgeworfen, die jungen Seebären schwingen vermittels des Galgens aufs Schiff zurück. Wir manövrieren um die Ecke der Quaymauer und haben unmittelbar vor uns 2 Schleusen hintereinander. 2 große Stufen einer Treppe, die Stufen von einem silbernen Wasserschleier überflossen und auf der oberen Stufe, gewaltig und erhaben, unheimlich schwarz und drohend, ein Schiff. Ein Schiff, das viel größer sein muss als das unsere. Was jedoch den Neuling beklommen stimmt, ist unterhalb der ersten Stufe die viel zu schmale Schleusenkammer, auf die wir nun viel zu breit und zu schnell loseilen. Ausgeschlossen, dass wir den langen grauen Leib der August Sartori in diese Einfahrt quetschen können. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Backbords streifen wir die Schleusenwand. Gleich wird der Schleusenaufseher wild gestikulierend aus seiner Bude stürzen, aber nein. Er putzt sich seinen Kneifer. Auch verlassen die Ratten nicht das sinkende Schiff, sondern nur unsere 2 Seebären mit den Stahlleinen steigen gemütlich über die Reling auf die Schleusenmauer und legen unsere 1500 Tonnen fest. Die spitze Schnauze der August Sartori schiebt sich bis hart an die Stufe vor uns. Oh Wunder, das Schiff hat Platz. Steuerbords ist sogar ein kleiner Rand schwarzen Wassers sichtbar, wenn man von der Reling hinabblickt. Hinter uns schließen sich die Schleusentore wie 2 Flügeltüren. Das Wasser beginnt zu quellen, das Schiff hebt sich. Die Köpfe der Seebären an den Leinen blicken nicht mehr über die Reling. Die Tore vor unserem Bug weichen lautlos auseinander. Wir haben es geschafft. Während wir uns gehoben haben, ist das uns entgegenkommende Schiff von seiner Erhabenheit und Majestät herabgesunken. Wir begegnen ihm in der Fahrrinne zwischen der ersten und zweiten Stufe und weichen ihm mit einer raschen Bewegung aus. Ach du meine Güte, es ist ein miserabler Kohlenpott der Canadian Steamship Company, kleiner als wir und ältlich, und bald ist er hinter uns und unter unser Niveau gesunken. Ich kann nicht anders als ein Gefühl der Erleichterung zu verzeichnen. Über die gewonnene Höhe von 4 Metern, über das Geschick der Mannschaft und über den Erfindungsgeist der Menschen im Allgemeinen, welcher die Bewegung so großer Lasten in so schneller Folge möglich macht. Pech! Ja, und dann sagt er noch, der Holländer hätte nicht nur mit den Aufbauten einen Teil der Drehbrücke mitgenommen, sondern in der Schleuse dahinter noch gegen das Tor gewumst. Die Rechnung war $200.000. Cash down. Und die Nordseite der Brücke ist in Reparatur. Ja. Deshalb dauert es heute so lange. Dabei hatten sie nach der Kollision mit der Drehbrücke den Lotsen gewechselt. Ja, das kann ja eine Schneckenfahrt werden. Arme Wattenfried. Das Mädchen wird kalte Füße kriegen. Ja, ja. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Der eben war der Funkoffizier. Er verschwand mit Papieren und Formularen bewaffnet im Büro des Lachine-Kanals neben der ersten Schleuse und tauchte mit Neuigkeiten und Schleusenklatsch wohl versehen wieder auf. Er hat außer dem gelegentlichen Funksprechverkehr des Lotsen während dieses Teils der Reise nicht viel zu tun, außer den Papierkrieg zu führen. Alle anderen müssen scharf ran, um die August Satori durch die 27 engen Schleusen zu manövrieren. Wir haben erst die zweite hinter uns und steuern auf eine Drehbrücke zu. Oh, das macht einem ja die Zähne locker. Eine Drehbrücke, die sich vor unserem Signal öffnet. Ringsum ist das morgensonnenüberflutete Panorama der Millionenstadt Montreal. An den Klingeln und Schlagbäumen der ausgeschwenkten Kanalbrücken staut sich der Verkehr. Während man an die Reling gelehnt in die wartende Straßenbahn Nummer 19 guckt, kann man sich genau ausmalen, was die Leute zueinander sagen. Ja, da oben an der Reling lehnt. Er hat aber geguckt, wegen deiner neuen Frisur wahrscheinlich. Der Offizier mit der weißen Mütze, der jetzt rausguckt, gefällt mir besser. Jeden Morgen muss man hier warten wegen der alten Schiffe. Können die nicht außenrum fahren? Wenn mal die neuen Dämme gebaut sind und die Schifffahrtsrinne in St. Lawrence strömen, dann brauchen sie ja nicht mehr zu warten. Dann schütten wir den Kanal zu. Das glauben sie ja selber nicht. Davon faseln die Zeitungen schon seit 30 Jahren. Die Staaten machen doch nicht mit. Jetzt soll es aber soweit sein. In den internationalen Stromschnellen, da wollen sie doch jetzt anfangen. Ja, da, aber hier doch nicht. Der hinten rausguckt, ist auch nicht übel. Ich möchte wissen, ob die Stewardessen auf dem Schiff haben. Haben vielleicht nicht, aber möchten. Wir schieben uns durch eine ganze Kollektion von Brücken. Die einen drehen sich auf einem Mittelsockel, andere heben sich wie das Fallbeil einer Guillotine hoch, wieder andere richten sich schräg in den blauen Himmel wie die Gottesanbeterin. Am Ufer, neben der Guillotine, steht der Morgenzug aus New York. Im zweiten Pullmanwagen von vorn reist ein amerikanischer Beamter nach Ottawa. Er wird in einem der neugotischen Amtsgebäude der kanadischen Hauptstadt an den delikaten Verhandlungen teilnehmen, die der Komplettierung des Vertrags über den St. Lawrence Seeweg gelten. Er hat seinen 14-jährigen Sohn dabei. Wenn du so genau wissen willst, bitte dann denk dran, wie sie es dir in der Schule beigebracht haben. Die großen Seen sind geformt wie... Hast wohl gerade gefehlt, was? Wie ein Dackel, der Männchen macht. Ein Dackel von 1000 Meilen Länge. An der spitzen Schnauze liegt Duluth. An den herabhängenden Vorderpfoten Chicago und Milwaukee. Mhm. An den Zehen der Hinterpfoten Detroit und Cleveland. Und an den Hinterkeulen Toronto. Der Dackel streckt seinen buschigen Schwanz aus. Den? Ne? Den St. Lawrence-Strom. 1000 Meilen lang reicht der Schwanz bis zum Atlantik. Nahe der Schwanzwurzel liegt Montreal, wo wir jetzt sind. So, große Schiffe fahren von der Schnauze des Dackels bis zu seinen Hinterkeulen durch alle Seen hindurch. Und von der Schwanzspitze bis fast an die Schwanzwurzel auf dem St. Lawrence-Strom bis hierher, bis Montreal. Aber dazwischen können sie nicht fahren. Da sind die Stromschnellen am Oberlauf des St. Lawrence-Flusses. 100 Meilen lang Stromschnell. Der Dackel sitzt höher als sein Schwanz. Als wir eben auf der großen Brücke über den Strom fuhren, hast du ja gesehen, wie reißend er ist. Mhm. Kein Schiff weit und breit. Und deshalb dieser Kanal, der außen um die Stromschnellen herumführt, mitten durch die Stadt Montreal hindurch. Und auf dem Kanal können nur kleine Schiffe fahren. Guck mal da. Da kommt gerade eins vorbei. August Satori. Ah, das ist ein Deutscher. Das ist aber ein mächtig großes Schiff. Ah, das kommt dir nur so vor, wenn du es mit den Häusern und Autos vergleichst. Das ist bestimmt nicht länger als 80 Meter. Aber die großen Erzfrachter auf den Seen sind gute 200 Meter lang. Sie tragen 10, 15 Mal so viel wie der da. Ja, und was die Kanadier und wir nun machen und weshalb ich nach Ottawa reise, wir werden den Strom an verschiedenen Stellen anstauen, mit großen Dämmen. Und statt der Stromschnellen wird dann eine Kette von Seen entstehen. Einige wenige große Schleusen heben das Schiff über den Damm. Und dann können die großen Frachter von der Schnauze bis zur Schwanzspitze des Dackels fahren. Und zurück. 2000 Meilen weit. Und das ist das ganze Problem. Das ist hier ganz einfach. Ja, das kostet aber viel Geld. Och das. Wie viel denn? Ja, ungefähr $1 Milliarde. Ei. Und $1.30 hat das Telegramm gekostet, das ich ihr geschickt habe, damit sie an die Schleuse kommt, wenn wir passieren. Mensch, das macht ja mehr als 5 Mark. Aber wenn wir weiter so langsam fahren, kommen wir einen Tag später da an oder mitten in der Nacht. Siehst du, da die Brücke hat es auch nicht eilig auszuschwenken. Oh, wenn die deine Sirene hört, bleibt sie vor Schreck stehen. Los, komm frühstücken. Es ist 8 Uhr. Wir haben die dritte Schleuse passiert und ganz langsam die Brücke, die der Holländer für 200.000 Dollar gerammt hat. Ein paar Arbeiter pinseln rotes Männige auf frischen Stahl. Uns liegt Schleuse 4. Sie ist wohlgefüllt mit einem Engländer. Festmachen. Inzwischen Frühstücke. Es gibt Gehacktes mit viel Zwiebeln, einem Ei, Öl, Pfeffer und Salz, deutsches Schwarzbrot und dazu große Kannen Kaffee. Das haben wir auch nur unserem Gast zu verdanken, was? Sonst ist doch heute der Tag, an dem man morgens den Riemen enger schnallen muss. Die 3 M, die fürchterlichen M. Milchsuppe, Muckefuck und Marmelade. Och, wie ich die hasse. Schon mal gekochten Hundekadaver gegessen? Das ist ein junger technischer Assistent, der in jeder freien Minute Bücher liest. Schon mal gekochten Hundekadaver gegessen? Kann auch nicht viel schlimmer sein als Muckefuck. Und übrigens, wieso? Ich dachte nur gerade an das, was ich gestern gelesen habe. Je von Gabriel Sagar gehört? Ach, Sie mit Ihren ausgefallenen Büchern. Ist wahrscheinlich ein französisches Schiff, dessen Mannschaft in der Südsee scheiterte und gekochten Hund essen musste, was? Falsch. Gabriel Sagar war ein Mönch. Aha. Der das erste Lexikon der Huronensprache zusammenstellte. So um 1623 herum, als wir in Deutschland gerade die ersten 5 Jahre vom 30-jährigen Krieg heruntergerissen hatten. Er kam nach Kanada, paddelte mit ein paar stinkenden Huronen im Kanu den St. Lawrence-Strom herauf. Ungefähr hier, wo wir gerade sind. Und lebte jahrelang in den Dörfern der Indianer. Und aß gekochten Hund. Falsch. Es wurde ihm schlecht, wenn er Indianermahlzeiten teilen musste. Wie ihn von den 3 M's. Es gab nämlich Maissuppe mit verdorbenem Fisch, verarsten Wild und die Läuse aus den Haaren der Huronen dazu. Er legte sich einen französischen Gemüsegarten an. Majoran, Zwiebeln, Thymian, Petersilie, Dill, Balsam. Und dann lud er die Indianer zu einer feinen Kräutersuppe ein. Und das ist der Beginn der Zivilisation in Kanada. Falsch. Die Indianer voller Ekel wiesen die Suppe weit von sich. Das stinkt ja, sagten sie zu Gabriel Sagar. Bitte nicht schwiebeln für mich. Sind Sie indianischer oder französischer Herkunft, Herr Lotze? Indian, ich? Warum? Ich sehe so aus. Weil Sie keine Zwiebeln essen. Ich bin krank am Magen. Haben Sie von Gabriel Sagar gehört? Natürlich. Wir studieren in der Schule. Sagen Sie, wie kamen die damals die Stromschnellen hinauf? Sie machten eine Portage. Sie trugen das Kanu. Na, da können Sie nicht weit gekommen sein. Oh, Sie waren sehr stark. Die La Courroie du Bois, wie nennen Sie? Die Waldläufer. Oh bon, Waldläufer. Die Waldläufer waren stark und schnell. Sie resten in die Kanus 100 Kilometer am Tag, wo nicht Stromschnellen waren. 100 Kilometer? Unmöglich. Oder mehr, sie machten 40 Schläge die Minute und 14 Courroie du Bois, wie sagten Sie, Waldrenner? Waldläufer. Ah bon, Waldläufer, 14 Waldläufer paddelten. Ich bin ein Liebhaber von der Kanus. Sie sind die vollkommensten Boote der Welt. Anmutig wie Mädchen, leicht, schnell, kräftig. Sie trugen eine Tonne von Pelze, Biber und Otter. Und wenn Sie nicht aufpassten, die Waldläufer, dann wurde Ihnen selbst das Fell über die Ohren gezogen, nicht? Skalpiert wurden Sie, stimmt's? Mitunter, aber meistens, Sie lebten mit den Indians. Sie lebten wie die Indianer, tanzten, tranken, hatten indianische Frauen. Und viele Kinder. Manchmal, Sie wussten nicht, wie viel. Ein Courroie du Bois wurde einmal von einem fremden jungen Indien angestarrt. Que voulez-vous, mon petit? Er ihn fragte. Und der Junge sagte in großem Ernst, Monsieur, vous êtes mon père. Sie sind mein Vater. Wir Wilden sind doch bessere Menschen. Sehen Sie, ich passe gut auf, wenn Sie zitieren. Das stammt von Herrn Säume. Oh, kein Säumen gibt's. Auf geht's. Gesegnete Mahlzeit. Der Engländer hat die Schleuse vor uns verlassen. Während er an uns vorbeizieht, blickt eine Sammlung schwarzer und brauner Gesichter zu uns herüber. Wir machen los, manövrieren in die Schleuse, machen fest, das Tor hinter uns schließt sich, die strömende Stufe vor uns wird kleiner, verschwindet, auf geht's. Durch die sonnigen Vororte von Montreal. An Kirchen vorbei, mit silberblinkenden Dächern und vorbei an einem Kraftwerk und einer himmelhohen Ladebrücke, von der aus ein Greifbagger Kohle übernimmt aus einem Schiff namens Montreal Star. Männer in bunten Schutzhelmen gucken zu, wie da immer ein schwarzes Wölkchen erscheint, oben auf der Kranbrücke, wenn der Greifer die Zähne öffnet und ein großes Maul voll Kohle in einen Wagen fallen lässt. Vorbei. Kleine schwarz schillernde Vögel fliegen zwischen den Ufern des Kanals und ihren Nestern unter den Brücken hin und her. Es ist 9:30. Ein Matrose im karierten Hemd und hohen Gummistiefeln spritzt mit einem Schlauch die Motorgehäuse der Winschen ab, gegen die Scheiben der Kajüte und zum Spaß auch eben mal den Schiffsjungen Klaus. Es ist herrliches Wetter. Wir schieben uns in die letzte Schleuse im Lachine-Kanal. Die Mannschaft holt sich aus einer Bude Vanilleeis in Pappbechern. Der Steuermann wird dabei um 40 Cent betrogen. Losmachen, Signal, wir steuern auf den See des heiligen Ludwig hinaus, mitten ins Blaue und Silberne hinein, an Segelbooten und an einem Wasserflugzeug vorbei, die am Ausgang des Kanals an Bojen verteut sind. Die August Sartori beginnt zu zittern vor Ungeduld und nimmt Fahrt auf. Aber ach, kaum glauben wir, die lachenden Ufer in rascherem Tempo an uns vorbeiziehen zu sehen, kommt schon an Steuerbord die Mündung des Ottawa-Flusses und an Backbord der große Damm und das Kraftwerk von Beauharnois in Sicht. Und dazwischen, wo der St. Lawrence einmündet, ist das Wasser unruhig und geriffelt, hellgrün und mit weißen Bärten besetzt. Es ist von bestürzender Eile. Ein jeder sieht nun den Grund, warum die August Sartori genau da, wo sich der eisgrüne St. Lawrence und der dunklere Ottawa-Fluss vereinen, in ein Löchlein schlüpft und die Kaskadenstromschnelle und die Splitterfelsenschnelle und die Zedernschnellen umgeht. Das Löchlein ist der Beginn eines anderen Kanals, des Soulanges-Kanals, und drei Schleusentore hintereinander zeigen an, dass wir nun ordentlich klettern müssen. Zunächst aber heißt es festmachen, denn die Schleusen sind besetzt. Wir haben Zeit, uns beim Kapitän zu erkundigen, warum die August Sartori eigentlich diese mühselige, allzu schmale Treppe emporsteigt, deretwegen sie sich Schwanz und Schnauze hat kürzen lassen. Ja, wir haben im St. Lawrence Golf in einem kleinen Hafen 300 Tonnen Zement gelöscht und in Montreal hauptsächlich in Posten Spundwandeisen. Wissen Sie, diese langen Eisendinger, mit denen Hafenmauern befestigt werden. Für Toronto haben wir Kisten mit Gießereimaschinerie. Irgendeine deutsche Firma, die macht auch eine Zweigstelle auf. Für Buffalo, Cleveland und Toledo haben wir nichts, aber für Detroit. Sie werden lachen, ein Auto, einen neuen Mercedes. Den wollen die sich dort wahrscheinlich mal genau angucken. Für Milwaukee haben wir allerhand Kisten und Ballen. Ich glaube, Teppiche und natürlich Bier. Löwenbräu, Würzburger Hofbräu. Autos nach Detroit, Eulen nach Athen, Bier nach Milwaukee, der größten Brauerstadt Amerikas. Und schließlich nach Chicago, optische Geräte, Fahrräder, Spielzeug aus Nürnberg. Vielleicht eine Miniaturschleusenanlage, in der man kleine Schiffchen heben kann. Und auf dem Heimweg nehmen wir wahrscheinlich aus Milwaukee Bier. Bier? Amerikanisches Bier. Schlitz, Pabst, für amerikanische Kantinen in Holland. Von Chicago Schmalz und vielleicht Maschinen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie, da wird die August Sartori schon voll werden. Allzu groß ist sie ja nicht. Wenn man bedenkt, dass um die großen Seen sowas wie 50 Millionen Menschen wohnen und dass die an die 100 Millionen Tonnen Stahl produzieren und 5 Millionen Autos und mehr Weizen, als sich leicht aufessen lässt und dass hinter den Häfen von Rotterdam und London und Hamburg und Le Havre 100 Millionen oder mehr wohnen, die auch so einiges fertigbringen und austauschen wollen, dann wäre es ja ein Wunder, wenn die August Sartori nicht voll würde und all die anderen Schiffe von hüben und drüben. Ein Wunder ist nur, dass wir immer noch durch dieses schmale Löchlein kriechen und über eine Schleusentreppe klettern müssen, die nur gerade so ausgetreten ist, dass die August Sartori mit ihrem 4,5 Metern Tiefgang eben drüber gleitet. Es geht weiter. Mann, jetzt ist sie ganz hin. Wehe, der Wattenfied bringt das Ding nicht in Ordnung. Bei der Einfahrt in die erste Schleuse des Soulanges-Kanals hätten wir beinahe das Tor am anderen Ende gerammt. Unsere beiden lustigen Seebären, die auf die Schleusenmauer geklettert waren, um das Schiff mit den Drahtseilen festzumachen, erwischten den entscheidenden Eisenknopf nicht. Die August Sartori trieb auf das Tor zu, es schien kein Halten mehr zu geben. Aber auf der Brücke der Lotse und der Kapitän blieben kühl, die Maschine brachte das Schiff zum Stehen. Nach einer halben Stunde haben wir alle drei Schleusen hinter uns. Die Schiffe, eben noch so groß und ragend über uns, versinken unbedeutend in der blauen Weite des Sees hinter unserem Heck. 1.35 Uhr stehen wir vor einer vierten Schleuse. Hinter ihr ragen Hochspannungsmasten in den sommerlichen Mittagsdunst. Entlang den glatten, dunklen Wassern des Kanals führt die Überlandstraße Nummer 2, die Ost-West-Achse Kanadas. Große Lastwagen bevölkern sie. Ein roter Lastwagen mit Kies beladen kommt uns entgegen. Er gibt plötzlich einen lauten Knall von sich, schlingert ein wenig und landet mit einer Reifenpanne auf der grünen Schulter neben der Straße. Andere rote Lastwagen sammeln sich um ihn wie um einen Verletzten. Mensch, so ein Schiff ist doch eine sichere Sache, wa? Backbots ist Farmland, symmetrisch bestellte Felder, Buschreihen, Scheunen, ein Pferd, das auf der Weide umhertollt, Männer in Strohhüten, die auf den Uferböschungen Gras schneiden und Heu zusammenrechen. Hinter den alten Baumgruppen bisweilen der Fluss, der gerade eine Reihe von Stromschnellen durchspringt, blitzend und mit weißen Kämmen auf dem grünen Wasser. Wir kriechen hinter einem ganz langsamen Tanker her und machen vor der Ausgangsschleuse des Soulange-Kanals wieder fest. Jenseits des Schleusenwärterhäuschens der See des Heiligen Franz. Zwei bunte, glatte Mädchen üben Kopfsprünge von einem Landungssteg. Zwei Greise mit wehenden Bärten angeln aus einem Kahn. Die Schleusenanlage ist artig von Grün umgeben. Von der Landstraße her kommen einige Neugierige. Junge Ehepaare, Touristen, um unseren Durchgang zu fotografieren. Wenn sie nicht fotografieren, halten sie sich an den Händen. Wie wir in die Schleusenkammer manövrieren, überhöre ich folgenden Meinungsaustausch. Wie wenn man mit dem Fuß in einen so engen Strumpf fährt. Oder wie wenn man einen zu dicken Zwirn einfädeln will. Es ist kurz nach 5 Uhr nachmittags. Das letzte Schleusentor des Soulange-Kanals schiebt sich auseinander. Die August Satori hat in 12 Stunden nicht viel mehr als 50 Meilen zurückgelegt. Sie ist allerdings 40 Meter hoch geklettert. 150 Meter hoch muss sie noch steigen, um in den Ontariosee und über die Schwelle von Niagara hinweg in den Eriesee zu gelangen. Aber so weit sind wir noch nicht. Der große Strom fließt hier gemächlich und breit wie ein See dahin. Er heißt See zum Heiligen Franz. Zwischen kleinen Inseln teilt er sich in viele begrünte Arme. An den Ufern wächst Schilf. Und wo die bunten Sommerhäuschen bis ans Wasser hinabkommen, stehen gelbe Kinderlaufställe auf dem Rasen und Sommerfrischler sitzen in Schaukelstühlen und trinken Limonade. Feuer? Nee, Raketen. Ich glaube Blitze. Raketen? Heute man hat große Zeremonie bei Cornwall. Sie sehen die Schornsteine von Cornwall am Horizont. Der Ministerpräsident von Kanada macht die erste Schaufel voll Erde für großen Damm. Er hat weißen Schnurrbart. Sein Name ist Saint-Laurent. Sehr passend. Als ob der deutsche Kanzler Rhein hieß. Viel Gratois und viel Rakete. Gouverneur Dewey, Sie wissen vom amerikanischen Staat New York mit schwarzem Schnurrbart. Sieht aus wie kleiner Mann auf Hochzeitskuchen. Ja. Er ist auch da und Musik und junge Mädchen. Die Amerikaner, sie müssen immer junge Mädchen um sich haben, sonst sind sie nicht glücklich. Da muss ich wohl amerikanisches Blut haben. Mädchen und Feuerwerk und Drama. Ein neuer Damm muss gefeiert werden mit Zeremonie wie ein gewonnener Krieg. Seit 30 Jahren, wir wollen bauen den Damm und den großen Kanal für Navigation. Wir können nicht bauen, weil die Vereinigten Staaten nicht erlauben. Warum bauen Sie nicht alleine? Bis ihr Herr Saint-Laurent ist in Kanada. Von ihr bis zum See Ontario, das eine Ufer ist kanadisch und das andere gehört zu Vereinigten Staaten. Eine Insel zu uns und die nächste gehört ihnen. Darum es heißt internationale Stromschnelle. So wer einen Damm bauen will für Kraftstrom, braucht beide Seiten. Ohne Damm, wir können Fluss nicht aufstauen für eine Fahrrinne von 9 Meter Tiefe. Ja, und warum wollen die Amerikaner nicht mitmachen? Oh, viele wollen. Die Leute vom Staat New York, sie brauchen Elektrizität genau wie wir. Aber die Eisenbahnen, sie wollen nicht die Konkurrenz der Schifffahrt nach Buffalo und nach Cleveland, nach Detroit und nach Chicago. So, sie haben 30 Jahre dagegen gekämpft. Nur wir haben die Amerikaner überlistet. Der Kongress hat Gesetz gemacht. Jetzt sie tun, als hätten sie es immer gewollt und feiern wie gewonnenen Krieg. Mit Raketen. Und Böllerschüssen. Ich glaube aber, das sind doch Blitze, das ist ein Gewitter. Schalten Sie das Radio ein, dann werden wir es merken. Ja, ist gut. Wasser stehen. Hören Sie mal die Störung im Radio. Und die so viel getan haben für dieses große Werk der internationalen Zusammenarbeit. Dona Nature und Populus sunt. Diesen, ihrem Wahlspruch, legt die Verwaltung der Wasserkräfte der Provinz Ontario seit langem nach. Die Gaben der Natur dem Volk. Den Völkern sollte es aber besser heißen. Denn brüderlich und in altbewährter Freundschaft werden sich unsere beiden Nationen die Kräfte teilen, die uns der große Strom nie versiegen. Tag und Nacht, winters wie sommers, wenden wir, wenn erst einmal seine Wasser über die 36 Turbinen raus. Wir liefen in ein schweres Gewitter hinein. Die Schornsteine der Textilfabrik von Cornwall waren in einer Wand verschwunden von drohendem Schwarz, in der es ab und zu hell aufzuckte. Das Wasser des Sees überzog sich mit einer ölig glänzenden Haut. Sie begann sich mit einem Male auf unheimliche Weise zu riffeln und zu mustern. Es sah aus, als schütte eine Riesenhand schwarz glitzerndes Salz auf ein dunkles Blech. Die Regenschleppe eilte auf uns zu, dann waren wir ganz eingehüllt von fallendem Wasser und nahen Blitzen. Als das Unwetter vorbeigezogen war, lagen wir vor dem Eingang des Cornwall-Kanals. Es wurde dunkel, wir warfen Anker, holten die Flaggen ein und setzten Lichter für die Nacht. Vor uns lag ein Schiff, dessen Umrisse sich gegen die langen beleuchteten Fensterreihen der Textilfabrik abhoben. Hinter uns gingen Fahrzeuge zu Anker, man konnte die Lichter an den Ladebäumen sehen. Nachts ist die Fahrt durch die Kanäle gesperrt. Polizeibestimmung wie im Suezkanal. Wenn der Lotse grimmig ist und schon alles hinter sich hat, lässt er uns mitten in der Wildnis übernachten. Der hier hat ein Einsehen. Wollen wir ein bisschen die Stadt Cornwall unsicher machen? Der Funkoffizier, der belesene Assistent und ich fanden uns nach einer Weile in der Hauptstraße von Cornwall wieder. Niemand konnte behaupten, dass die Leute von Cornwall wegen des denkwürdigen Tages, wegen des großen Dammbaus aus dem Häuschen waren. Die Verkehrsampeln wechselten scheinbar nutzlos von grün zu rot. Im hellen Eingang des Kinos saß gähnend die Kassiererin. Keine erregte Menschenmenge wogte auf und ab vor den erleuchteten Modewaren und Juwelierläden. Nachdenklich und einsam schritt ein Polizist mit hochgeschlagenem Kragen einher. Es nieselte. In einer mäßig besuchten Kneipe tranken wir ein Glas Bier. Die Kellnerin war groß gewachsen und lächelte freundlich. Na, Ihr Geschäft wird ja sicher blühen, wenn erst mal die Arbeiter hier abends ausgehen. Ach, die. Wenn die sich einen guten Tag machen wollen, dann gehen sie auf die andere Seite des Flusses, auf die USA-Seite. Hier gibt's ja bloß Bier. Und wer mehr will als Bier, den wollen wir ja auch gar nicht. Da sollen ja viele unter den Bauarbeitern sein, die man sich gar nicht in unsere Stadt wünschen möchte mit ihren fremdländischen Ansichten. Wie viel sollen denn hier arbeiten? Ach, man spricht ja vieles. Manche sagen 9.000. Sie bauen ja wohl auch in der Nähe von Dixons Farm großes Barackenlager. Ich bin schon gefragt worden, ob ich da in der Kantine arbeiten wollte, aber wissen Sie, mit all den unsteten Leuten, nee, das ist nicht nach meinem Geschmack. Die schönen Wiesen werden sie verschandeln, die Kinder werden Unsitten in unsere Schulen bringen. Nur wer weiß denn, wo die her sind? Abends werden die Straßen verstopft sein und in die Kinos wird kein Reinkommen sein. Wir müssen die Polizei verstärken. Wissen Sie, wenn es nach mir ginge? Aber die Stadt wird doch bestimmt einen Aufschwung nehmen durch den Bau. Und dann, wenn die großen Schiffe erst hier raufkommen. Ja, man spricht ja vieles. Die einen glauben ja und die anderen nein. Sehen Sie mal, zum Beispiel mein Onkel. Der hat ja eine Farm bei Mouillinette. Das ist ein bisschen den Strom hinauf. 300 Morgen und gutes Land. Das soll ja nun überschwemmt werden. Und wissen Sie, was ihm die Wasserverwaltung an Entschädigung bietet? $50 für den Morgen. Wenn er sich neu ankaufen will, dann muss er 150 bezahlen. Na, und das Haus? Es ist in der Familie seit vielen hundert Jahren. Seit vielen hundert Jahren? Naja, wir wissen ja selbst nicht genau, wie lange, also muss es schon sehr lange her sein. Aber die Gegend ist doch erst seit ungefähr 200 Jahren besiedelt. Und so lange sind wir sicher schon hier, wenn nicht länger. Und mein Onkel wollte gerade ein Stück Land, das an die Straße 2 grenzt, verkaufen an jemand, der ein Motorhotel bauen will. Das wird nun nichts. Aber wer entschädigt ihn dafür? Und vor 2 Jahren hat er noch 120 Apfelbäume gepflanzt. Wer gibt ihm was dafür? Niemand. Nee, ich sag Ihnen, von mir aus ging es auch ohne St. Lawrence-Seeweg. Noch ein Bier, die Herren? Auf der Hauptstraße kamen wir am Laden eines Grundstücksmaklers vorbei. Darin lag hell beleuchtet eine Karte der internationalen Stromschnelle. Grau der Fluss und die Kanäle, wie sie heute verlaufen, rot die vorgesehenen Dämme und Ausbackerungen, blau der breite und lange See, der stehen wird, wo heute die Farm des Onkels der Kellnerin und der kleine Ort Moulinet zu sehen sind. Blau, wo heute die Canadian National Eisenbahn fährt und wo die Motorhotels und Tankstellen stehen entlang der belebten Landstraße Nummer 2. Blau über den Stromschnellen und den Sommerhäuschen der Inseln und der Hauptstraße von Morrisburg. Blau über alten Häusern und Kirchen und Friedhöfen und Grabsteinen aus der Irokesenzeit. Es klingt beinahe vermessen, dass der Mensch den Lauf der Natur so verändern will. Ich las heute in einem Buch, dass der erste Kanal bei Lachine im Jahre 1700 gebaut wurde. Einen halben Meter tief nur, mehr ein Graben neben einer Stromschelle. Der Kanal von Cornwall geht auf das Jahr 1834 zurück. Wann wird er sensibel lesen? Damals haben sie nicht von Vermessenheit gesprochen, sondern von unlauterer Konkurrenz. Kurz vorher hatten die New Yorker nämlich den Erie-Kanal vollendet. Gute 500 Kilometer lang vom Hudson in die oberen Seen. Ein ganz gemeiner Trick, um den Kanadiern St. Lawrence das Wasser, das heißt den Handel abzugraben. 500 Kilometer lang? Tja, etwas länger sogar. Mit über 80 Schleusen und langen Aquädukten, dem Lauf der Natur auszuweichen. Nämlich um Flüsse zu überbrücken oder Sümpfe und Canyons. Einige tausend Irländer kamen dabei um oder soffen sich an den Samstagabenden zu Tode. Mit oder ohne Kellnerin dem Lauf der Natur folgen. Immerhin haben sie damals nicht aus Stromschnellen und Wasserfällen einen See gemacht und der Kellnerin ihrem Onkel seine Farm überschwemmt wegen so einem Dammbau zu Babel. Ja, aber heute wollen sie ja auch 12 Milliarden Kilowattstunden elektrische Kraft gewinnen, als der Kanal gebaut war. Sie wissen aber auch alle. Haben Sie gehört? Das war doch unsere Sirene. Hm? Ist doch was los? Nö, das ist Wattenfied. Der bastelt dran rum, damit sie morgen schön blank klingt, wenn er sein Mädchen trifft. Auf dem Wege zurück zur August Sartori wurde Wattenfieds Mädchen erörtert. Er hat sie bei unserer ersten Fahrt getroffen, als wir in der letzten Schleuse bei Kardinal festlagen, weil sich das Tor verklemmt hatte. Aha. Sie ist Kindermädchen bei einer kanadischen Familie und ging an der Schleuse spazieren. Da kam sie ins Gespräch und sie freute sich mal wieder einen Landsmann zu sehen und er freute sich über sowas Hübsches. Sie hatte einen roten Pullover an, ganz stramm und schnieke, sah ich ihn. Aha. Dann haben sie sich im Scherz verabredet, sich auf der Talfahrt wieder zu treffen. Und nun müssen sie wohl schon an die 10 Mal an der Schleuse miteinander auf- und abgegangen sein. Einmal ist sie auch für 10 Minuten aufs Schiff gekommen mit den beiden Kindern und hat mit einem ganz komischen Gesicht gesagt, auf dem Schiff wollte sie auch mal gern fahren. Will er sie eigentlich heiraten? Oh, er möchte schon, aber sie will in Kanada bleiben. Und wir sagen ihm immer, wer weiß, mit wie vielen anderen Seeleuten sie spricht. Schließlich liegt ja fast immer ein Schiff in der Schleuse, wenn sie da spazieren geht. Und solange die ihren roten Pullover anhat, wird sie sich über Mangel an Ankratz nicht zu beschweren haben. Aber wenn der Lauf der Natur erstmal geändert ist, liegt kein Schiff mehr in der Schleuse von Cardinal. Und wo sie heute die Göhren hütet, schwimmen die Fische. Im versunkenen Kinderwagen bauen sich Nester. Sie sollten nicht so viel lesen. Als wir an Bord gingen, kam uns Wattenfied entgegen. Ich hab sie hingekriegt. Jetzt ist sie piekfein und klar. Soll ich mal? Na klar. Na? Na großartig. Wenn das nicht zur Verlobung führt. Mensch, jetzt kann ich endlich ruhig schlafen. Auf morgen. Auf morgen. Wenn die Schleusenverwaltung kommt und uns in Strafe nimmt wegen unzulässiger Signalgebung. Ja, hier darf man nämlich weder über Bord spucken noch laut husten. Alles verboten. Wir haben mal ein Stück Holzen an der Schleuse außenbords fallen lassen. Ein Stück Kistenholz. Das soll sich angeblich in die Schleusentore geklemmt haben. $250 Schaden. Wir wissen natürlich nicht, was davon wahr ist, aber die 250 mussten wir blechen. Und passen Sie mal auf, wenn in Toronto übermorgen der Fleischbeschauer an Bord kommt und nachprüft, ob die Abfalltonnen voll sind. Wenn die leer sind, haben wir was über Bord fallen lassen. Verboten, Strafe. Mensch, der Fleischbeschauer in Toronto, wenn wir erstmal so weit sind. Ich will doch die Gerda überreden, dass sie nach Toronto kommt, während wir löschen. Ich habe meine ganze Heuer gespart dafür. Na, ob das was wird. Jedenfalls ist die Sirene in Ordnung. Gute Nacht. Und damit gingen wir schlafen. Und als ich am nächsten Morgen gegen 4 Uhr erwachte, geschah das, weil ich das folgende Geräusch hörte. Wattenfied, sie hat sich über Nacht wieder erkältet. Da muss irgendjemand dran gedreht haben. Oh, wenn ich das Schwein erwische, den Schurken, die Sau, dieses... Geräusche der Maschine, Rufe, Klingelzeichen, das Klirren der Ankerkette. Es war eben 5 Uhr, als die August Sartori in der untersten Schleuse des Cornwall-Kanals festmachte. 4 Reihen übereinander blinkten die Lichter der Textilfabrik. Auf der anderen Seite, die Stromschnellen des Flusses schäumten und tobten im fahlen Licht der Morgendämmerung. Es wurde hell, ehe wir das Zeremoniell der ersten Treppenstufe beendet hatten. Das Ausschwingen der Matrosen, das Ausbringen der Drahtseile, die verschiedenen Maschinenmanöver Das Festmachen des Schiffes, Tore zu, Fluten der Schleuse, Tore auf, Leinen los, halbe Kraft voraus, Leinen an Bord, die jungen Seebären vermittels einer Strickleiter hinterher. Bevor wir noch feststellen konnten, dass wir hinter einem ganz besonders langsamen Tankerstrom aufkrochen, fanden wir, dass sich die Tore der zweiten Schleuse nicht öffnen wollten. Mensch, dauert das! Ein kriegsversehrter Schleusenwärter musste sie mit der Hand aufkurbeln. Eine mühsame, langwierige Angelegenheit, besonders für jemanden mit einem steifen Bein. Als wir auch das hinter uns hatten, begann es zu regnen. Wir glitten unendlich langsam hinter dem Tanker her. Ach, der ist auch fußkrank. Und die Gerda... Ein Blick in die Hauptstraße von Cornwall und auf ein Amtsgebäude aus dem 18. Jahrhundert mit kleinen Kanonen in einem Ziergarten. Frühe Lastwagen und Trolleybusse auf der Uferstraße und dann der Ursprung des trüben Geruchs nach ranzigem Kakao, der den Morgen erfüllte. Die Zellulosefabrik. In den Fluss neben uns gingen mehlig weiße Abwässer, wo sie in das schnell strömende Grün mündeten, war die Vegetation wie abgestorben. An der Landstraße Nummer 2, hart am Ufer, schliefen bunte Autos vor den Türen der Motorhotels, die, wenn sie nicht eines Tages abgebrochen werden, unter gurgelndes Wasser geraten, gemäß den blauen Plänen im Schaufenster des Grundstücksmaklers zu Cornwall. Wir passieren die Stelle, wo der große Damm die Ufer Kanadas und der Vereinigten Staaten verbinden soll, mit 36 eingebauten Turbinen, über die jede Sekunde 10.000 Hektoliter Wasser eilen werden, was soeben überfließt aus den großen, dackelförmigen Seen, den 1.000 Meilen Schwanz hinunter. Und wer es nicht glaubt, dass die Wasserversorgung stabil und zuverlässig sein wird, der möge sich vor Augen halten, dass die 5 Seen, die ihren Überfluss ins Meer senden, dass sie eine Fläche bedecken, so groß wie Deutschland. Die August Satori zog indes mit der Schnelligkeit einer Schnecke die beschwerliche Treppe hinauf zum mittleren Westen des Kontinents. Der Blitz hatte am Abend zuvor in einen Hochspannungsmast geschlagen. Wir lagen in der nächsten Schleuse fest. Wie sollen wir bloß noch bei Tage hinkommen? Bis ein Wagen der Elektrizitätsgesellschaft über den Deichweg geholpert kam. Männer mit schweren Ledergeschirren um die Hüften und Zangen in den behandschuhten Fingern stellten den Fluss des weißen Stroms wieder her. Inzwischen war jedoch ein Motor der dritten Schleuse ausgefallen. Auch das noch. Und wieder mussten die Tore mit der Hand aufgedreht werden. Der das tat, war ein Mann mit fuchsrotem Haar. Er trug einen glänzend schwarzen Gummimantel. Nachdem er ächzend fertig aufgedreht hatte, zog er den schwarzen Mantel aus und stattdessen eine grüne Strickjacke an. Zu blauen Hosen und einem gelben Hemd. Farbsymphonie, was? Blasse Farben hat dieses Land. Fuchsrotes Haar fällt doppelt auf. Also Kanada kommt mir immer wie in Aquarell gemalt vor, mit Wasserfällen und Kanus und allem. Gemalt von einem britischen Offizier im roten Rock, der artig und deletierend seine Staffelei in der Wildnis aufstellt. Aquarelle, alte Stiche, handkoloriert. Oder Pastell, das Pastell-Kreidenporträt der französischen Offiziere. Hellblaue Röcke, Spitzenmanschetten. Mein Gott, ja, was waren das für Zeiten? Welche? Ich las gestern darüber. Als die roten Röcke der Briten gegen die blassblauen der Franzosen in der Wildnis aufmarschierten, während in Schlesien die dunkelblauen der Preußen gegen die weißen der Österreicher standen. Belagerung von Quebec, der englische General führt die Landungsboote bei Nacht über den Strom, seine Majore beobachten ihren Fernrohren die Wachtfeuer der Franzosen auf den felsigen Ufern. Die Soldaten paddeln geduckt. Der General zitiert eine Elegie von Gray. Der Pomp der Macht mit seinem erznen Munde, und was uns Schönheit, was uns Reichtum gab, es wartet alles auf die letzte Stunde. Der Pfad des Ruhmes führt allein zum Grab. Meine Herren, ich möchte lieber diese Verse geschrieben haben, als der Eroberer von Quebec sein. Klingt ja ganz nah am alten Stich. Eroberte er Quebec? Ja und nein. Die Stadt war im Begriff zu fallen, als er an den Wunden starb, die er beim Sturm auf die Port St. Louis erhielt. Zur gleichen Stunde lag sein Gegner, General Montcalm, im Sterben. Den blassblauen Rock unter der Achselhülle durchlöchert, die Spitzenmanschetten blutbesudelt. Er diktierte einige Befehle, dann sagte er, ich habe keine weiteren Befehle zu geben. Die Zeit, die mir verbleibt, ist sehr kurz. Ich muss mich nun Dingen zuwenden, die wichtiger sind. Gewöhnlich soll er lateinische Poeten gelesen haben, der General Montcalm. Mein Gott, ja, was für Zeiten. Generale sterben mit klassischen Versen auf den Lippen. Auf den zeitgenössischen Stichen kniet der Indianer neben dem Sterbenden. Der Waldläufer in der Otterfellmütze stützt sich auf die lange Flinte und verbirgt die nassen Augen in der Hand. Wildtöter und der letzte Mohikaner sind nicht fern und unversehens hat dein Erdteil den Besitzer gewechselt. Was der wohl heute wert ist? Wer? Der Erdteil. Ach, weiß nicht. Die damals haben das vielleicht nicht so genau kalkuliert. Nein, das war viel zu unpoetisch. Kennen Sie Säume? Der, von dem das mit den Wilden stammt, die bessere Menschen sind. Kennen nichts, sie erzählen ja nur dauernd von ihm. Der wurde doch in hessische Militärdienste gepresst, an die Engländer verkauft und nach Kanada verfrachtet, um gegen die Amerikaner zu fechten. Interessanter Bericht darüber. Von dem las ich gestern ein Gedicht, das er hier verbrochen hat, als er plötzlich merkte, wie unerschlossen das Gelände ist. Fassen Sie mal auf, sehr komisch. Lass uns ruhen, Freund, in dieser Höhle, auf dem grauen Steine da, den vielleicht noch keine Menschenseele seit dem ersten Tag der Erde sah. Schön. Kein gesellig Tier besucht die Klüfte, wohin nie der Fuß des Wanderers dringt, wo kein Vogel durch die leeren Lüfte eine Melodie der Freude singt. Nur zuweilen brummt mit tiefem Grimme ein bejahrter Bär aus seiner Gruft durch die Felsen, wo mit heiserer Stimme nur ein alter, grauer Adler ruft. Doch vielleicht kann auch ein Wilder lauschen, der zum Mord sein krummes Messer schleift und sodann in blitzgeschwindem Rauschen uns den Schädel von dem Hirne streift. Huck, ich habe gesprochen. Geht weiter. Wenn es so weitergeht, kommen wir vor Dunkelheit nicht mehr hin. Und wenn es schon dunkel ist, muss sie die Kinder füttern und ins Bett bringen. Vielleicht hört sie die Sirene, während sie eine gute Nachtgeschichte vorliest. Quatsch, sie hört 100 Sirenen am Tag. Wie soll sie wissen, dass ich es bin? Freilich, eine so verstimmte hat sie noch nie gehört. Gegen Mittag lagen wir an Schleuse 21, unmittelbar neben den größten Stromschnellen des St. Lawrence-Flusses, den Long Salt Rapids. Der Strom ist zwischen zwei waldige Ufer eingeklemmt und beschreibt eine abschüssige Kurve. Der ganze Überfluss der oberen Seen schießt in einem 300 Meter breiten Bett zu Tal. Das Wasser drängt sich und presst sich so in seinem Lauf, dass es nicht mehr fließt. Es wippt erst und dann hüpft es. Es stolpert, überschlägt sich, es purzelt und taumelt. Es bildet kurze, schäumende Wellen dabei, tausende hintereinander, die sich wie Kinder an den Händen halten und bergab laufen mit Geschrei. Erst sind sie mit weißen Spitzen bestickt, dann wächst der Besatz zu einem silbernen Kamm. Der Kamm wird wie in einem Trickfilm, zu einem schimmernden Krönchen auf grünem Grund, dann stürzt alles ein und baut sich aufs Neue auf, in einem überschäumenden, überstürzenden Rette sich wer kann. Und das liegt natürlich alles an den Felsbrocken im Strom. Es gibt nicht Felsbrocken im Strom, ihr. Sie sind abgeschliffen. Wie sagen Sie? Abgeschliffen. Ah, es ist abgeschliffen. Abgeschliffen seit längst durch das Wasser. Ich habe bereits Schiffe hier runtergebracht, diese Stromschnellen runter. Aufregend. Da liegt ja ein Motorboot im Strom. Das sinkt ja. Es hat ein Signal gesetzt. Sehen Sie, gelb. Notsignal. Geben Sie mal das Glas. Das ist die Sea Queen, Vermessungsschiff. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Sehen Sie mal, die schießen doch auf das Boot. Sehen Sie die Fontäne mindestens 50 Meter hoch. Sie explodieren etwas im Wasser. Dort wird der Damm sein in ein paar Jahren. Dann wir Lotsen können drehen die Daumen. Die nächsten Stunden waren eine Folge von Enttäuschungen und Ängsten für Wattenfied. Es gelang uns, den fußkranken Tanker zwischen zwei Kanälen zu überholen, aber nur um vor, in und nach der ersten Schleuse des Morrisburg-Kanals jeweils eine halbe Stunde oder länger festzuliegen. Vor uns ein Däne, entgegen kam Prinz Wilhelm V., ein Holländer, inzwischen im Michigansee gesunken. Dann bog ein Schiff der Canadian Steamship um die Ecke und hatte Vorfahrt. Wie viele Stunden brauchen wir denn noch nach Kardinal? Oh, man weiß nicht. Sie sehen, alle Schiffe kommen im Kanal herab. Sonst sie fahren ihren Stall im Fluss. Aber jetzt ist Fluss gesperrt. Die Ursache dieser Aufhaltungen kam bald in Sicht. Sie hieß Selkirk und lag unglücklich und schamrot allen Blicken ausgesetzt, mitten im Strom. Ein Bild des Jammers, weißer Schaum an ihrem Heck, Vom Bug liefen Stahltrossen in das grau-grüne eilige Wasser. Das Schiff lag mit dem Steuerbord zur Strömung. Es hatte Schlagseite und dampfte aus einem orange, weiß und gelben Schornstein, als gelte es das Leben. Das Leben galt es auch. Es war Nebel. Die Selkirk fuhr herunter und wollte nicht, wie sagt man, haben eine Karambolage mit einem Schiff, das den Anker geworfen hatte im Strom. Mhm. Der Lotse, ich kenne ihn gut, wollte wenden. Aber hier die Strömung ist zu mächtig. Er wurde gesetzt auf den Boden. Grund. Auf den Grund. Grund. Gesetzt auf den Grund. Vor 10 Tagen. Sie konnten nicht flott machen bis er. Ein kleines Boot mit 3 Männern drin lag an der vom Strom abgewandten Seite der Selkirk. Ein anderes rundete gerade eine Insel nahe dem amerikanischen Ufer. Neben dem Kanal lagen 3 Bergungsschiffe, 2 kleine und ein großes mit Kran. Die beiden kleinen hießen Bergungsprinz und Bergungskönigin. Das große hieß aber nicht Bergungskaiser, wie man hätte erwarten sollen, sondern einfach Helga. In die Mole des Kanals waren tiefe Löcher gebuddelt, offenbar für Winden, mit denen man die Selkirk aus ihrer unsicheren Lage befreien wollte. Die Männer an den Löchern waren mit eifrigem Herumstehen beschäftigt. Auf der Selkirk sahen wir durchs Glas Männer in Pudelmützen. Der Schornstein raucht so grässlich, weil sie da drüben gerade Milchsuppe und Muckefuck kochen. Die rechte Kost für Schiffbrüchige. Wo denken Sie denn, dass wir bei Dunkelheit etwa sein werden? Ich weiß nicht, wir müssen noch fahren durch den Iroquois-Kanal. 1, 2, 3 Schleusen. Langsames Fahren im Kanal. Ich nicht glaube, dass wir sehr weit kommen. Wir werden ankern müssen. Natürlich, man kann außen fahren, im Strom. Man kann überholen die Schiffe vor uns und dann ist es nur 2 Stunden bis zur letzten Schleuse. Aber der Wind, er ist nicht gut. Viel Gegenwind. Tja, dann wird's also dunkel, bevor wir da sind. Tja, dann ist ja dunkel. Dann kann sie ja gar nicht. Tja, dann laufen wir durch die letzte Schleuse morgen aller Herrgottsfrühe und dann wird sie natürlich gar nicht. Tja, das ist denn ja wohl Pech. Tja, Pech wäre das ja denn wohl. Glauben Sie, dass wir es riskieren können, Monsieur Marchand, über den Strom? Man kann riskieren. Wir riskierten es. Der Lotse nahm das Mikrofon. Hallo, Office Iroquois. Hallo, Office Iroquois. Auguste Sartori calling. Anybody coming down the river? Anybody coming down the river? No, just now. No coming down just now. No coming down just now. No coming down just now. Bien gut, all right. Wir verließen die letzte Schleuse des Morrisburg-Kanals und steuerten zu einer Wettfahrt mit der Sonne auf den offenen Strom hinaus. Er bildet hier einen Arm, an dessen einer Seite sich die Wasser emporwölben, während sie an der Innenseite der Biegung flach laufen und Steine freilassen, auf denen Vögel nisten. Das Schiff lief volle Kraft. Mit voller Kraft laufen wir 12 Meilen plus. Der Strom kommt uns mit 9 Meilen entgegen. Wenn der Wind nicht stärker wird, müssen wir es schaffen. Bei Iroquois schiebt sich der Fluss ganz eng zusammen. Er sieht aus wie ein eisernes Blech, das sich verworfen und verbeult hat. Das Wasser ist voller Buckel und glatter Mulden. Die August Sartori zittert vor Anstrengung. Wir scheinen neben den Bäumen und den Sommerhäuschen am Ufer stillzustehen. Die Aufbauten eines Schiffes ragen über den Kanalrand und wollen uns überholen, langsam wie sie sind. Sie schieben sich bösartig glotzend auf unsere Höhe, während wir gegen das grüne, eilige Wasser und den Wind ankämpfen. Wir scheinen neben den Bojen im Strom stillzuliegen, kaum voranzukommen. Wir quälen uns unendlich langsam in eine Biegung. Das Schiff ächzt wie ein Bergsteiger. Das zerbuckelte Wasserblech will nicht nachgeben. Aber mit einem Mal, wir haben Meter für Meter den Scheitel der Stromkrümmung erreicht, mit einem Male mindert sich der Druck. Wir nehmen Fahrt auf, die Sommerhäuschen bleiben zurück, die Aufbauten des Schiffes im Kanal neben uns werden langsamer, wir lassen sie hinter uns, wir sind durch. Eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit haben wir Kardinal erreicht und die Schleuse 28 in Sicht. Sie soll uns an den Stromschnellen vorbeiheben, welche sehr zu Recht die Galoppschnellen heißen. Wenn wir dort durch sind, ist's geschafft. Na, nun wollen wir mal sehen, was Wattenfied mit der Sirene gemacht hat. Das wollte ich ihm aber auch geraten haben. Wir machen zu einem letzten Festmachermanöver fertig. Der Galgen mit den beiden Seebären schwingt aus. Die Eisenknöpfe warten auf die Drahtleinen. Vor uns die letzte Treppenstufe zum Ontariosee. Und darauf ein kleiner roter Fleck. Wieder der Pullover. Na, warten, Fied. Dann brauchen wir sie jetzt wohl weiter nicht. Ne? Wenn Sie sehr neugierig darauf sind, was Buttonfeed und die Gerda an der Schleuse bei Kardinal am St. Lawrence-Strom in Kanada miteinander gesprochen haben, so kann ich leider nicht dienen. Die beiden gingen außer Hörweite am Ufer lang, der rote Pullover und die blaue Seemannsjacke. Ein umständlicher Mann, als sei er mit in der Verschwörung, kurbelte die Schleusentore mit der Hand zu und auf, so langsam er nur konnte. Es dauerte lange. Wir kauften in einer Bude Zeitungen. Als das Schiff hochgeflutet war, kletterte Buttonfeed als letzter über die Strickleiter an Bord, stand an der Reling und blickte mit unruhiger Miene auf das Mädchen hinab. Da konnte man sie reden hören. Wir sollen ja auch in ein paar Jahren überschwemmt werden wegen dem Seeweg. Der Mr. Bryce denkt schon, was er für das Haus bekommt. Wenn er woanders hinzieht, will er mich mitnehmen. Kommen Sie wirklich nicht nach Toronto? Wir sind morgen Nachmittag dort. Ich könnte mich ja auch nicht leicht von den Kindern trennen. Ach, die sind mir ja so ans Herz gewachsen. Ich habe mich erkundigt. Es ist mit dem Omnibus von hier aus nur 5 Stunden nach Toronto. Schwer würde es mir nur fallen, weg vom Strom zu ziehen. Ich habe mich so an die Schiffssirenen gewöhnt. Und es ist hübsch, ab und zu mal mit einem Landsmann zu sprechen, Deutsch zu reden. Ich könnte Ihnen ja auch das Geld geben, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Mr. Bryce hat mir auch versprochen, mein Gehalt zu erhöhen, wenn ich bei seiner Familie bleibe. Ich soll dann vielleicht $20 mehr bekommen im Monat. Und Mrs. Bryce ist auch sehr zufrieden mit mir, sagt sie. Sie könnten am nächsten Abend wieder zurückfahren, im Omnibus. Ich habe mir die Abfahrtszeiten genau aufgeschrieben. Mrs. Bryce lässt mir alle Freiheit. Sie hat volles Vertrauen zu mir. Sie würde mir jeden Wunsch erfüllen, Urlaub und so. Kommen Sie doch nach Toronto. Wenn man sich immer so verhält, wie man es gelernt hat, dann findet man überall Anerkennung. Kommen Sie doch nach Toronto. Kommen Sie doch nach Toronto. Der große Leib des Schiffes entfernte sich ein wenig von der Schleusenmauer. Das Mädchen streckte seine Hand zum Abschied hoch und Buttonfeed hielt sie eine flüchtige Sekunde fest. Kommen Sie doch nach Toronto. Sie müssen jetzt aber loslassen. Kommen Sie? Ich komme. Morgen Nachmittag in Toronto. Oh, danke. Danke, Gott sei Dank. Tschüss. Auf morgen. Die August Sartori nahm Fahrt auf und wandte ihre schmale, ein wenig gekürzte Schnauze in den großen Strom, der nun vor ihr lag, in der Dämmerung, voller Eilande, aber ohne kleine Schleusen. Kein Hindernis bis zum Ontariosee, bis Toronto, bis zu den Niagara-Fällen. Wir waren 80 Meter geklettert, im Maschinenraum hatte man an die 600 Manöver ausgeführt, die Mannschaft war müde. Nach 2 anstrengenden Tagen. Wir setzten uns zu einem höchst fleischernen Abendessen. Draußen zogen in der einfallenden Dunkelheit die berühmten 1000 Eilande vorbei, auf denen sich amerikanische Millionäre Schlösser errichtet haben, deren jeder Stein nummeriert aus Europa gebracht wurde. In einem Hafen lagen vor einem Getreidesilo die eleganten Riesenschatten von Schiffen aus der Flotte der großen Seen. Eines Tages werden sie in den Atlantikhäfen auftauchen, Weizen bringen, Erz holen für die mächtigen, dunklen, geheimnisvollen, sonnüberströmten Lande des mittleren Westens der neuen Welt, in die wir nun hineinsteuerten. Auf dem See wird es einen Kuhsturm geben, wenn das so weiter bläst. Aber die Motoren der August Sartori liefen gleichmäßig mit einem Geräusch, das klang ungefähr so. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie zum 80. Geburtstag von Peter von Zahn die Sendung großer Strom und kleine Schleusen, ein Hörbild des St. Lorenzstroms. Peter von Zahn schrieb sie 1954. Die Sprecher waren Hartwig Sievers, Erich Schildkraut, Jochen Mein, Günter Jerschke, Heinz Klevenow, der Autor und viele andere.